du dir gar nicht vorstellen. Was denn? Ich verstehe überhaupt kein Wort von deinem bayerischen Genudle. Kannst du vielleicht etwas deutlicher sprechen? Ja, ich versuche es. Ja, so, ja, ja, ja, hallo. Besser, viel besser. Pass doch mal auf. Ja. Wie sitzt da rum? Unter dem Klavier? Ja, genau. Ist ja schrecklich. Das ist viel, du sagst da. Ja. Ich sitze jetzt da. Ja. Und bin auf. Nein. Aber jedes Mal wenn ich wieder lauf. Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist komisch, das ist so unheimlich groß, gell? Das ist, das glaubst du nicht. Das ist so Library Barcode. PE Label. Nein, das ist was Ekliges. Students must carry this card at all times and present upon demand for identification. This card honored while currently enrolled only. Was ist denn das? You may be liable for any unauthorized use of this card prior to notifying the US Card Office in writing of possible unauthorized use due to loss or theft. I agree to comply with all library regulations and to assume responsibility for all use made of this card. Thank you. auch, gehst du mal hier links rum und dann guckst du mal, wie du weiterkommen kannst. Oder? Meinst du? Ja, ja, ja. Entscheiden. Ich ja. Geh jetzt doch mal rüber. Siehst du den Hügel da? Wo? Ja. Okay. Ja. Der mit der Sonne drauf. Geschmarrt. Ja, das ist Osram. Was ist das? Osram. Geschmarrt. Ja. So was gibt es nicht. Ja, das ist er. Nein, sowas gibt es nicht. Da, oder? Genau, dann gehst du da entlang, guckst du und dann kommst du wieder zurück. Nein, das ist kein Hügel nicht, das ist ganz was anderes. Sorry. Nein. Du schau. Ah. Ich glaub, das ist total falsch. Ich glaube, wir müssen rechts. Ja. Weißt du was? Ja, so ist besser, ja. Ja, klar.